Die Wintersonnenwende sah man als den gleich weit entfernten Punkt von den 12, dem Vater der Asen geweihten Nächten an. Man errichtete Pyramiden, auf deren Spitzen die Räder der Swastika angebracht waren. Im Innern brannte immer eine heilige Lampe, um das Verbleiben des arischen Lebens auch in der Dunkelheit der Nacht des Kali-Yuga anzuzeigen, wenn Mani, der Mond, regiert. Um Mitternacht löschte man die Lampe im Inneren der Pyramide, die den Sturz des hyperboreischen Menschen symbolisierte, und entzündete eine andere an ihrer Spitze. Dies war die arische Wiedergeburt. Die Frauen schmückten die Irminsul mit Sternen aus geflochtenen Binsen und Blätter der Esche. Noch heute putzt man den Baum der nordischen Weihnacht so heraus. Das günstigste Runenzeichen für das Jahr, die Familie, die Sippe, das arische Volk, wurde an der Giebelseite der Wohnungen in die Buchenstäbe, an den Waffen sowie in die Luren eingeritzt. Auf dem Gipfel der Externsteine gibt es eine runde Öffnung, vollkommen aus dem Felsen geschnitten, durch welche die ersten morgendlichen Sonnenstrahlen dringen, diesen Kreis in die andere Sonne verwandelnd. Dort erwarteten die Nornen der Externsteine die Wiederkehr des ursprünglichen Tagesanbruchs. Die arischen Priester und Priesterinnen sind weise Ausführende eines Ritus, eines Kultes. Es gibt keinen Unterschied zwischen dem Krieger und dem Priester. Jeder Krieger, jeder Haushaltsvorstand mit seiner Frau erfüllen das heilige feierliche Ritual, wobei sich die Darstellungen je nach dem Geschlecht und der betreffenden Einweihung teilen. Sie nehmen tief an den Mysterien teil, die sie zu leben haben, und kämpfen gegen das Schicksal ihres Yuga durch den Kult und die arischen Riten, um dadurch ihre mögliche Verwandlung zu erzwingen. Der Kriegerpriester wendet sich mit den Waffen in der Hand an die Divyas oder Laren, nicht wie zu fremden und äußeren Wesen, sondern wie zu vorhandenen Kräften in sich selbst, in seinem Innern, an hyperboreische Ahnen, die, wenn sie verwirklicht werden, Macht auf die äußere Natur selbst ausüben. Er ist heilig in dem Maße, wie es ihm erlaubt ist, sich mit dem in ihm schlummernden Divya in Verbindung zu setzen durch den Ritus, den das christliche Judentum heidnisch nennt. So sagt der Brahmane Namaste, die Finger seiner beiden Hände aufeinander legend, Äther, Luft, Feuer, Erde, Wasser, mit dem arischen Gruß, der besagt, ich grüße den Divya, den Gott, der in dir ist. Das Gebet, das an das außerkosmische sich selbst gerichtet ist, wird im Stehen mit erhobenen Armen in Richtung zum Morgenstern, zur schwarzen Sonne ausgeführt. Es ist die Rune Mann, das Kreuz der Katharer. Der Arier versteht und weiß, dass in dieser Welt der Verlust von Hyperborea, der Göttlichkeit, die innerhalb und außerhalb vorherrscht, eine entfesselte und furchtbare, nicht immer gute Kraft ist. Je nachdem, wie seine eigene Kraft und die Reinheit seines Blutes ist, wird er sich mit jenen anderen in Verbindung setzen können, der sich jenseits der Sterne befindet und der wartend verharrt wie am Rande einer Quelle, die ursprünglichen Wesen von Hyperborea, er. Nur ein hartes Wesen, der Arier, fest wie die Externsteine, wird das Schicksal in der dunkelsten Epoche wenden können. Die Vertreter der Schatten, Karl der Große und der Pfaffe Bonifatius, haben immer alles zu gewinnen. Doch die Traditionen bewahren sich für lange Zeit in den Skalden und den Troubadour-Dichtern, die an die Höfe Europas kamen und von den alten Sagen, den Geschichten und Legenden jener verschwundenen Riesen, die die Externsteine erbaut haben, sangen. Die Edda berichtet von der Dämmerung jener Götter und wie Wotan mit den Runen wieder auferstanden ist. Die Minnesänger bewahren die Sehnsucht jenes in den Eisen des polaren Extrems bei der Mitternachtssonne, die ein Mittag war, verlorenen Amor. Es ist unglaublich, dass Forscher wie Professor C.G. Jung und andere, die doch dies alles nicht übersehen haben konnten, auch von der jüdisch-christlichen Tradition beeinflusst worden sind, aus Gründen der Frömmigkeit ihrer Familien und Gemeinschaften bis zum Extrem. Nach Schwarzafrika und nach Amerika zu den Pueblo-Indianern fahren zu müssen, um den Mond- und Sonnenkult zu studieren, wo sie doch alles hier zu Hause zur Hand hatten, in ihrem eigenen ethnografischen Territorium. Aber sie haben sich auch in die große Verschwörung gegen ihre nordischen Ahnen mit eingereiht und sie als Wilde und Barbaren abgestempelt. Deswegen wandten sie sich zum Schluss gegen Hitler und verpflichteten sich dem weißen Verrat. Zweifellos ist eines der heiligsten Gebiete in Deutschland der Teutoburger Wald, wo die Sachsen bis auf den Tod ihre Heiligtümer im Kampf verteidigten, geführt von Hermann dem Cherusker. Es war dies die heilige Region Asgard. Wir fügen einen Plan der Gegend bei, den Ort kennzeichnend, der diese magische Stadt der Asen gewesen sein kann, wie man annimmt, nach dem Wechsel der Pole und der Abweichung des irdischen Magnetismus. Ase oder Asen bedeutet Himmelssäule, die den Himmel durchdringt. Diese Säule ist auch die Irminsul, der Yggdrasil, die Milchstraße, Irings Weg. Und es ist der ursprüngliche Weihnachtsbaum der Teutschen oder Teutonen. Cherusker kommt von Cheru, das zugleich Hirsch bedeutet. Ursprünglich war Deutschland das heute verschwundene Rosenland, der Rosengarten, der Garten der Heckenrose, jene nicht vorhandene Blume, unter der Merlin geschlafen hat. Und auch ich. Der hyperboreische Auszug vollzog sich der Richtung der Swastika Dextrugira folgend. Nordpol, Gobi, Indien, Kaukasus, wo es auch ein Asgard auf dem Elbrus gibt. Europa. Die Rückkehr würde Hitler übernehmen, die Gegenrichtung der Swastika Levogira einschlagend. Wir sahen es. Er wird im Kaukasus festgehalten. Warum? Weil der Umkreis des Hakenkreuzes viel umfassender sein musste, um genau zu sein, zuerst durch den anderen Pol gehen musste und von da zum mythischen und luziferischen Norden zurückkehrend. Es ist die Erde der Pader in Paderborn, Westfalen, wo sich das heiligste Heiligtum der alten magischen Hyperborea befindet, die Externsteine. Das Bild, das wir hiervon wiedergeben, wurde von Professor Hermann Wirth aufgenommen. Laut einiger Forscher war dies ein heiliger Ort des ältesten Kultes der Mithra. Die Elster war der heilige Vogel der Göttin Hel, zur Hälfte weiß und zur Hälfte schwarz, alchemistische Göttin. Diese äußeren Steine, Externsteine, befinden sich im Lande der Cherusker, der Hirsche. Laut dem Nibelungenlied ist Siegfried von einer Hirschkuh genährt worden. Deshalb hieß der Schwertgott der Cherusker Cheru. Es war im Teutoburger Wald, wo Siegfried den Drachen tötete und den Schatz der Nibelungen fand. Sicherlich in der Stadt Asgard, die von den Asen, den hyperboreischen Siddhas, bereits unsichtbar gemacht worden war. Im oberen Teil einer der Felsensäulen der Externsteine befindet sich die Abbildung einer Hirschkuh. Doch das Außergewöhnliche ist der gekreuzigte Gott, der dort am vierten Felsen erscheint. Die Fotografie, die wir veröffentlichen, zeigt uns den vorderen Teil des Felsens mit dem Hangar-Tür, diesem Gott. Es ist Wotan, der an dem Baume Yggdrasil, der des Schreckens, hängt. An seiner Seite erscheint die Wunde oder das Wappen der Rose aus dem Land der Rosen, Lippe.